Ich blickte auf den Strand und den Golf von Mexiko. Im Sand keine einzige Fußspur, auf dem Wasser kein einziges Segel. Im Februar und März wimmelte es hier von Menschen, im August war man Mutterseelen allein. Und dann spürte ich ihn. Oder die Gegenwart von wem auch immer. Oder war alles nur Wunschdenken? Ted? Nichts. Wenn du in der Nähe bist, mein Kleiner, ich bräuchte da mal deine Hilfe. Aber so klein war er ja nicht mehr. 4 Jahrzehnte waren vergangen, seit Ted Trenton in einem überhitzten Auto starb, weil ein tollwütiger Bernardiner ein Farmhaus verteidigte, das so menschenleer war wie die Nordspitze von Rattlesnake Key. Auch die Toten konnten altern. Ich hatte nie darüber nachgedacht. Jetzt wusste ich es. Allerdings nur dann, wenn sie es auch zuließen. Offenbar war es ihnen möglich, gleichzeitig zu wachsen und nicht zu wachsen. Ein Paradox, das grauenhafte Mischwesen erschaffen konnte, wie ich selber im Gästetrakt gesehen hatte. Männliche Kreaturen mit dem aufgeblähten Kopf eines vergifteten Kindes. Ich kann es nicht wieder gut machen. Ich war zu spät, ich weiß das. Ich gebe es zu. Es ist nur... Ich konnte nicht weiterreden, obwohl man doch denken sollte, dass ein alter Mann alles sagen konnte, wenn er allein war. Aber ob ich allein war, war eben die große Frage. Außerdem wusste ich gar nicht so genau, was ich überhaupt sagen wollte. Ich habe um dich getrauert, Ted, aber irgendwann habe ich dich ziehen lassen. Das hat mit der Zeit auch Donna getan. Das ist doch nicht falsch, oder? Falsch wäre, dich ganz zu vergessen. Aber ewig an jemandem festzuhalten, ich glaube, sowas erschafft nur Monster. Der Schlangenstock lag quer über meinem Schoß. Wenn der hier von dir kommt, wäre ich für ein bisschen Unterstützung wirklich dankbar. Ich wartete, keine Reaktion, und dennoch, etwas war da. Es konnte ein Geist sein oder auch nur die Hoffnung eines alten Mannes auf irgendeinen Zuspruch, eines zu Tode erschreckten Mannes, dessen alte Wunden wieder aufbrachen, die Wunden all der Schlangenbisse seines Lebens. Zu allem Unglück kehrten meine Zwangsgedanken zurück und verdrängten, was immer sich mir gerade behutsam genähert hatte. »Zieh uns an, fahr uns! Sieh uns an, sieh uns an, zieh uns an, fahr uns!« Die Kinder verlangten nach mir, diese Kinder wollten wirklich meine Kinder sein, und sie waren auch meine Gedanken, das war das Erschreckende daran. Wenn sich der eigene Verstand gegen einen selbst wendet, kommt das einer Einladung gleich bereitwillig in den Wahnsinn zu folgen. Unterbrochen wurden die Jungs, zumindest zum Teil, von einem hupenden Auto. Ich drehte mich um und sah, wie mir jemand zuwinkte. Es war nur eine Silhouette in der Auffahrt, aber so weite Shorts und so dünne Beine hatte nur einer. Ich winkte zurück, lehnte den Schlangenstock an das wackelige Geländer und ging über den Plankenweg zurück, wo mir Andy Pelly schon entgegenkam. »Guten Morgen, Mr. Trenton.« »Vic, schon vergessen?« »Vic, okay. Ich war zufällig in der Nähe und dachte, ich schau mal kurz vorbei.« »Das glaube ich dir aufs Wort«, dachte ich, und dann, »fahr uns, zieh uns an, sieh uns an, wir warten auf dich.« »Was kann ich für Sie tun?« »Ich wollte Sie nur über den abschließenden Autopsiebericht informieren.« »Danke, aber das hat Officer Zane schon getan.« Ich konnte aufgrund des buschigen Schnauzers unter der Maske nichts genau erkennen, aber dass ihm das nicht gefiel, sah man an seinen ebenfalls buschigen Brauen. »Ach so. Na, dann ist ja alles bestens.« »Verarschen kann ich mich selbst«, dachte ich, was abermals überlagert wurde von fahr uns, dann fühlst du dich besser, das weißt du genau.« Gemeinsam gingen wir zum Haus. Der Plankenweg war zu schmal, um nebeneinander zu gehen, deshalb ging ich voran. Das ständige Störfeuer in meinem Gehirn, Gedanken, die nicht beherrschbar waren, verursachte mir Kopfschmerzen. »Was fehlt, ist natürlich noch der toxikologische Befund.« Wir hatten das Ende des Plankenwegs erreicht und gingen über den Hof an seinem Pickup vorbei, ich immer voran. Ich wusste, dass er nicht nur in Sachen Autopsiebericht da war und brauchte einen klaren Kopf. Auch das hat mir Officer Zane schon gesagt, dass die Untersuchung der Todesursache noch nicht abgeschlossen sei. Also gibt es irgendetwas Neues, das Sie mich stören müssen? Ich wollte in Ruhe dasitzen und über ein paar Dinge nachdenken, meditieren, wenn Sie so wollen. Oh, davon will ich Sie nicht lange abhalten. Ich hätte nur noch ein paar Fragen, das ist alles.